Erster Gott sprach zu Jeremia. Nebuzaradan ließ Jeremia frei. Jeremia war gefesselt. Er war bei Gefangenen aus Jerusalem. Sie sollten nach Babel gehen. Zweiter der Hauptmann holte Jeremia. Er sagte zu ihm, dein Gott Jahwe sagte dieses Unglück voraus. Es sollte diesem Ort geschehen. Dritter Gott ließ es geschehen. Ihr habt gegen Gott gesündigt. Ihr habt nicht auf ihn gehört. Darum ist euch das passiert. Vierter, ich mache deine Ketten los. Willst du mit mir nach Babel kommen? Ich werde für dich sorgen. Wenn nicht, ist das Land offen. Geh, wohin du willst. Fünfter, Jeremia wusste nicht, was er tun sollte. Der Hauptmann sagte, geh zu Gedalia. Der König von Babel machte Gedalia zum Chef. Gedalia war in den Städten Judas. Bleib bei ihm oder geh, wohin du willst. Der Hauptmann gab Jeremia Essen und ein Geschenk. Dann ließ er ihn gehen. Sechster, Jeremia ging zu Gedalia. Er ging nach Mizpa. Er blieb bei ihm. Er war bei den Leuten, die im Land blieben. Siebter, alle Heerführer hörten eine Nachricht. Der König von Babel machte Gedalia zum Chef. Gedalia war der Chef im Land. Männer, Frauen und Kinder blieben. Sie waren jetzt unter Gedalia. Das waren die Leute, die nicht nach Babel gingen. Achter, die Heerführer kamen zu Gedalia. Sie kamen nach Mizpa. Ismael kam. Johanan kam. Seraja kam. Die Söhne von Ephai kamen. Jesania kam. Sie alle kamen mit ihren Männern. Neunter, Gedalia sprach zu ihnen. Habt keine Angst vor den Chaldeern. Bleibt im Land. Dient dem König von Babel. Dann wird es euch gut gehen. Zehnter, ich bleibe in Mizpa. Ich schütze euch vor den Chaldeern. Erntet Wein, Obst und Öl. Bewahrt es in euren Gefäßen auf. Bleibt in euren Städten. Elfter, alle Juden in anderen Ländern hörten es. Der König von Babel ließ Leute in Juda. Er machte Gedalia zu ihrem Chef. Zwölfter, alle Juden kamen zurück. Sie kamen aus allen Ländern. Sie gingen zu Gedalia nach Mizpa. Sie ernteten viel Wein und Obst. Dreizehnter, Johanan und alle Heerführer kamen. Sie kamen zu Gedalia nach Mizpa. Vierzehnter, sie sagten zu Gedalia, König Balis von Ammon hat Ismael geschickt. Ismael will dich töten. Gedalia glaubte ihnen nicht. Fünfzehnter, Johanan sprach heimlich zu Gedalia. Er sagte, lass mich Ismael töten. Niemand soll es wissen. Wenn Ismael dich tötet, fliehen die Juden. Dann ist Juda ganz verloren. Sechzehnter, Gedalia sagte zu Johanan, das darfst du nicht tun. Du lügst über Ismael.